Deutschlandfunk Kultur Interview. Es wirkt ein bisschen wie ein Putsch nach Drehbuch, was da geschehen ist. Soldaten besetzten das Rundfunkgebäude in Libreville, der Hauptstadt Gabuns. Dort verlasen sie eine Ansprache. Zitat: Der lange erwartete Tag ist gekommen, an dem die Armee entschieden hat, sich auf die Seite des Volkes zu schlagen, um Gabun vor dem Chaos zu bewahren. Der langjährige autoritäre Herrscher Ali Bongo, der befindet sich gerade im Ausland, um sich von einem Schlaganfall zu erholen. Und der Putschversuch, der ist gescheitert. Die Afrikanische Union und Frankreich haben ihn verurteilt, diese Machtübernahme durch die Militärs. Wir sprechen jetzt mit Andreas Mehler. Er ist Direktor des Arnold-Bergstresser-Instituts für kulturwissenschaftliche Forschung in Freiburg und ein guter Kenner des frankophonen Afrika, des frankophonen Zentralafrika genauer gesagt. Schönen guten Morgen, Herr Professor Mehler. Ja, guten Morgen. Ich habe gerade von einem Putschversuch nach Drehbuch gesprochen. Operettenputsch hat ihn auch die Taz heute Morgen genannt. Aber wie wäre es denn, wenn wir das Drehbuch an einer entscheidenden Stelle mal umschreiben würden und die internationalen Akteure, also Frankreich, die Afrikanische Union und vielleicht auch die EU sagen würden, ja, wir unterstützen euren Putsch. Undemokratischer als die Bongos könnte er schließlich auch nicht sein. Ja, das wäre, glaube ich, trotzdem problematisch, wenn man das täte. Es ist im Grunde ja eine große Errungenschaft, dass die Afrikanische Union vor wenigen Jahren beschlossen hat, dass sie eben einen nicht verfassungskonformen Regimewechsel verurteilt, grundsätzlich überall in Afrika. Und das ist eine Antwort darauf, dass es natürlich in Afrika über die Jahre seit der Unabhängigkeit sehr viele Putschversuche und auch gelungene Putsche gab. Über 100 gelungene Putsche rechnet man. Das waren eigentlich in der Regel keine Pro-Demokratie-Putsche. Und genau gesehen, es gibt wahrscheinlich einen Putsch in Mali, das ist auch frankophones Afrika, 1991, wo man mehr oder weniger unisono sagt, das war ein positiver Putsch. Jetzt haben Sie recht, das Bongo-Regime, niemand würde ihm nachweinen oder sehr wenige würden ihm nachweinen, natürlich das Regime selbst und es gibt eine ausgedehnte Familie, die dahinter steckt. Aber dennoch, eine Startbedingung für eine neue Demokratie wäre ein Putsch auch in diesem Zusammenhang, wie wir ihn gesehen haben, wahrscheinlich nicht. Naja, nun haben Sie von negativen Erfahrungen mit der Machtergreifung durch das Militär gesprochen und dem würden wir wahrscheinlich auch alle zustimmen. Aber liegt das nicht auch daran, dass die neuen Herrscher immer auch deshalb in der Defensive waren, weil sie im Ausland verurteilt wurden? Wäre es nicht durch die Unterstützung durch demokratische Staaten auch möglich, die Putschisten einzuhegen und so einen Übergang in ein demokratisches und rechtsstaatlicheres Regime zu erleichtern? Vielleicht sollten wir uns da nochmal erinnern, wie das war im Kalten Krieg. Also in den 60er, 70er Jahren gab es eben sehr viele Militärputsche in Afrika und die wurden durchaus nicht verurteilt. Je nachdem, wer da an die Macht kam, wenn das ein eher rechtsgerichteter Putsch war, dann hatte man Unterstützung in den USA und da wurde überhaupt nicht verurteilt. Und wenn es linksgerichtet war, war Moskau zufrieden. Es ist also nicht so, als wären in der Vergangenheit Militärputsche nicht doch auch auf internationale Zustimmung gestoßen auf dem Kontinent. Und wenn man sich daran erinnert, dann würde man vielleicht auch in Zweifel ziehen, was die internationale Unterstützung von einem gewaltsamen Umsturz am Ende bedeutet, ob das wirklich so eine positive Angelegenheit ist. Im Grunde ist natürlich das politische Leben nie so schwarz-weiß. Es ist so, dass man wahrscheinlich innerhalb von der Putschistengruppe immer auch Leute findet, die ja weitgehende idealistische Ziele haben und andere, die nur an der Macht Interesse haben. Wen man dann jeweils unterstützt, das, glaube ich, weiß man dann von außen oft nicht so genau. Und es kann eben trotzdem schieflaufen. Aber ich gebe Ihnen ganz recht, also es ist nicht so, als würde ich jetzt von Grund auf sagen, Gewalt in einem demokratischen Übergang ist von vornherein abzulehnen, wenn man sich das historisch nochmal anschaut. Gewalt spielt eigentlich immer eine Rolle, wenn es wirklich ein größerer Umsturz ist. Nur mein Vertrauen in das Militär ist relativ klein. Abgesehen vielleicht von 89 im Osten Deutschlands. Sie haben ja vorhin gesagt, die politische Situation in Gabun, die schreit quasi nach Veränderung. Das ist ja so ein Land, das wir nicht auf dem Schirm haben. Und als wir das gestern beschlossen haben, da hat mein Redakteur Ahnung davon, weil der ist Afrika-Experte. Aber ich glaube, die meisten Hörerinnen und Hörer wissen auch wenig über Gabun. Was sind denn die Merkmale der Herrschaft der Familie Bongo, die da seit 50 Jahren regiert? Ja, es ist so, wir haben tatsächlich eben eine eine Familie an der Macht. Das ist so häufig jetzt in Afrika auch wieder nicht. Wenn man sich jetzt nochmal sich anschaut, wo haben wir das noch? Das gibt es in Togo und das gibt es in Äquatorialguinea. Auch relativ kleine Staaten. Gabun ist auch ein relativ kleiner Staat, wenigstens bevölkerungsmäßig. Und es ist gleichzeitig eben ein Staat, der auf Erdöleinnahmen aufgebaut ist. Und die Bongo-Familie hat eben versucht, die Unterstützung, die man so braucht, zu kaufen, mehr oder weniger mit diesem Erdölgeld. Und das ist jetzt das Problem, dass die Erdölreserven des Landes sich langsam reduziert haben. Und wenn man in das Land fährt, sieht man das auch. Gabun war lange Zeit bekannt dafür, dass es den höchsten Champagnerkonsum pro Kopf hatte. Wenn man sich das heute anschaut und durch die Straßen Libreville geht, ich hatte gerade vor einem Monat die Gelegenheit, dann sieht man, dass es eben bergab geht, dass auch dieser Luxuskonsum, auf den sich die Elite eingestellt hat, zurückgeht und entsprechende Fachgeschäfte eben auch auf ihren Waren sitzen bleiben. Also wir haben eine Krisenstimmung, seitdem eigentlich Ali Bongo an der Macht ist, seinen Vater beerbt hat, eigentlich auch immer als Nichtsnutz galt, der sein Geld verplempert und wenig Talente hat. Dieser Mann kam eben nach dem Tod seines Vaters im Amt 2009 an die Macht, hat seitdem eben auch Wahlen manipuliert. Er ist bestimmt nicht populär, er ist bestimmt nicht legitim, er ist im Übrigen wie sein Vater Muslim in einem Land, das weit über 80% christlich geprägt ist und der Rest sind nicht unbedingt Muslime, sondern eigentlich nur westafrikanische Händler sind auch Muslime. Auch dieser Faktor macht ihn unpopulär. Andreas Mwela war das, Direktor des Arnold-Bergstresser-Instituts für kulturwissenschaftliche Forschung in Freiburg. Sie haben jetzt also quasi eine kurze Vorlesung, eine kurze Geschichte der Herrschaft der Bongo-Familie in Gabun gehört, liebe Hörer. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Mwela. Sehr gerne.